Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. In den USA hat sich Präsident Donald Trump in einer Fernsehansprache an die Nation gewandt. Ein Nachgeben im Konflikt mit den Demokraten ist nicht in Sicht. Arthur Landwehr. Damit unterstrich er seine Forderung nach mehr als 5 Milliarden Dollar für den Bau einer, so wörtlich, physischen Barriere an der Grenze. Er bestehe nicht auf Beton, also einer Mauer. Stahlgitter seien ein guter Weg. Die Demokraten im Kongress könnten sofort den Regierungsstillstand beenden, wenn sie nur ihre Verweigerungshaltung aufgäben. This is a choice between right and wrong. Justice and injustice. Es gehe hier um richtig oder falsch, rechtmäßig oder unrechtmäßig. Trump zählte Verbrechen von illegalen Einwanderern und Drogenprobleme in den USA zu den Folgen fehlender Grenzsicherung. Die Demokraten warfen ihm im Gegenzug vor, das Volk in Geiselhaft zu nehmen. President Trump has appealed to fear, not facts. Division. Trump appelliere an Angst statt Fakten, Trennung statt Einheit. Er solle den Shutdown beenden, damit man in Ruhe gesondert über die Grenzsicherung sprechen könne. Nach dem Überfall auf den AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz hat die Polizei Videomaterial gesichtet. Mehr von Ramona Schlee. Ob Magnitz konkrete Hinweise auf die Angreifer geben kann, ist derzeit fraglich. Der AfD-Politiker sagte Radio Bremen, er könne sich nicht mehr an den Überfall erinnern. Unterdessen hat die Bremer Staatsanwaltschaft Videomaterial ausgewertet. Darauf sei zu sehen, wie sich drei Männer dem Bundestagsabgeordneten von hinten nähern. Einer der Männer springe Frank Magnitz plötzlich von hinten in den Rücken. Laut Staatsanwaltschaft stürzt der AfD-Politiker daraufhin zu Boden und zog sich dabei eine Platzwunde am Kopf und eine Gehirnerschütterung zu. Sofort nach der Attacke seien die Angreifer geflohen, sagte Frank Passade von der Bremer Staatsanwaltschaft. Nachgetreten haben die Angreifer demnach nicht. Eine Schlagwaffe sei nicht auf den Bildaufnahmen zu erkennen. Der Anschlag auf Frank Magnitz sei eine Konsequenz aus dem Umgang mit seiner Partei, sagte heute Morgen Kai Gottschalk, AfD-Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender der Partei, hier bei uns in den Informationen am Morgen. Wir müssen ganz einfach einen anderen politischen Diskurs in Deutschland finden. Man hat sich nach wie vor verweigert, auch in Berlin, sich mit Sachargumenten uns gegenüberzustellen und auseinanderzusetzen und hat dann eben versucht, uns in eine andere Ecke zu drängen, das ist rechtspopulistisch. Und wir wären nur eine Ein-Themen-Partei, als man gemerkt hat, das ist nicht der Fall, hat man zu anderen Methoden gegriffen. Und in meiner Rede griff ich das im Bundestag ja auch auf. Das ist eine Instrumentalisierung und auch das ermutigt viele Menschen, weil man die Hemmstufen gegenüber einer demokratischen Partei herabsetzt und mindert. Und einige fühlen sich dann leider Gottes ermutigt, dann als Sturmtrupps auf der Straße dann eben auch dieses gefühlte, man muss gegen uns kämpfen, Nazis aufs Maul, das ist dann nur eine Folge gewesen. Weiterhin droht ein ungeordneter Brexit. Gisela Stewart, frühere Labour-Abgeordnete im Unterhaus und eine Befürworterin des Austritts aus der EU, verteidigte im Deutschlandfunk die harte Haltung der Brexit-Befürworter gegenüber Premierministerin Theresa May. Was der Stolperstein an ihrem Vertragsvorschlag ist, sind diese ganz speziellen Bedingungen über Nordirland. Man hätte Nordirland in einem speziellen Extravertrag aus diesen Verhandlungen rausnehmen wollen. Denn für die Briten ist das ganz wichtig und sensitiv und das geht zum Kern ihres Selbstverständnisses. Und ich glaube, das ist wirklich das Problem. Wenn man Änderungen zu den nordirischen Sachen bringen könnte, dann könnte sie auch mehr Stimmen im Unterhaus haben. Ministerin Julia Klöckner legt heute den Ernährungsreport für 2018 für Deutschland vor. Martin Rücker, Geschäftsführer von Foodward Deutschland, kritisiert eine zu laxe Haltung der Bundesregierung gegenüber der Lebensmittelindustrie. Es geht um die Unterschiede, gerade bei verarbeiteten Lebensmitteln, bei aus vielen Zutaten zusammengesetzten Lebensmitteln. Es geht um Produkte, in denen Sie bestimmte Nährwerte gar nicht erwarten, dass in sehr, sehr vielen Konserven beispielsweise Zucker zugesetzt ist. Damit rechnet man nicht unbedingt. Wir haben im Moment eine Kennzeichnung, die sich die Lebensmittelindustrie ausgesucht hat. Das ist der falsche Ansatz. Eine Kennzeichnung muss für die Verbraucherinnen und Verbraucher da sein. Insofern sollten wir die Kennzeichnungsmodelle einsetzen, die auch am besten verstanden werden. Und das sind nachweislich farbliche Kennzeichnungen und Ampelmodelle. In Frankreich, in Spanien wird genau das auch von den Regierungen unterstützt. Und wir erwarten, dass auch die Bundesregierung sich für eine klare und verständliche Ampelkennzeichnung für die Nährwerte von Lebensmitteln einsetzt.